Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitagnacht-Ausgabe. Wie ihr das gewohnt seid, ohne bestimmte Themenvorgabe von uns. Ihr könnt also hier ganz normal bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und ihr könnt euch auch mit einem Bildtelefon bei uns melden oder wenn ihr im Besitz einer Webcam seid. Da hustet jemand. Ich glaube, das war Martina. Hi. Ja, hallo Domian. Bist du erkältet? Ja, so ein bisschen. Du Arme, gute Besserung. Ja, danke. Ich glaube, aber deshalb hast du nicht angerufen. Nee, Domian. Und 31 Jahre bist du, ne? Ja, richtig, 31. Und zwar, ja, Domian, ich habe die letzte Zeit viel Schlechtes erlebt. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles, das steckt mir immer noch in den Knochen. Mhm. Und zwar, die erste Sache war gewesen, vom 31. August auf dem 1. September sind wir abends von der DDR, von der ehemaligen DDR, hier nach uns rüber gefahren, zum Ruhrgebiet und unterwegs auf der Autobahn. Kam also kilometerlang nichts. Und ich bin im 6. Monat schwanger, musste dringend auf Toilette. Da hatte mein Mann dann an einen Parkplatz angehalten. Ich bin dann zur Toilette, mein Mann hat im Auto gewartet. Und als ich dann von der Toilette runterkomme, ja, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, spüre ich auf einmal was Kaltes an meinem Kopf, einen Arm um meinem Hals. Ja, und dann wurde ich da zum Auto gedrängt und ja, mein Mann, der wurde dann gezwungen, Kofferraum zu öffnen und alles, ein Portemonnaie aufzumachen und alles rauszugeben, was wir hatten. Also ein Überfall? Ein Überfall. Ja. Hast du jemanden gesehen? Hast du jemanden gesehen? Ja, ich habe den Mann, der mich da festgehalten hat, da konnte ich das Gesicht erkennen. Und derjenige, der den Kofferraum durchsucht hat, den haben wir auch erkannt. Also den konnten wir der Polizei also auch beschreiben. Ja, und dann stand so circa 100 Meter weiter ein PKW. Da konnten wir aber nichts erkennen, was das für einer war und die Person, die sich da noch aufgehalten hat. Das ging dann alles so schnell. Ja, Domian, ich weiß gar nicht mehr, wie. Das ist, als wenn ein Film vor mir ablief. Du hast wahnsinnige Angst gehabt. Ich habe wahnsinnig natürlich, ja. Vor allen Dingen, ich und dann im 6. Monat schwanger ist natürlich... Ja, und deswegen hat mein Mann auch alles gegeben. Der hat aufgemacht, der hat gesagt, nehmt nur, lasst uns in Frieden. Was haben die alles mitgenommen? Ja, erstmal Bargeld, was wir im Portemonnaie hatten. Dann eine Videokamera. Sogar unsere Hochzeitsbilder, weil wir hatten kurz vorher geheiratet, sind dann zur Schwiegermutter gefahren, haben mir das gezeigt. Also allerlei Dinge, die ihr dabei hattet, wertvolle und weniger wertvolle, aber für euch wertvolle Sachen. Ja, wie lange hat die ganze Aktion gedauert? Also Domian, ich habe da kein Zeitgefühl mehr für. Das waren vielleicht 5 Minuten. Wahrscheinlich sehr schnell, ne? Sowas geht dann ja ruckzuck. Was habt ihr denn danach dann gemacht? Ja, erstmal haben wir da gestanden, die haben uns noch gedroht, wir müssen stehen bleiben und keine Polizei. Die hätten ja unser Kennzeichen und. Ja, dann haben wir dann erstmal gewartet. Mein Mann, der hat mich erstmal beruhigt. Also die sind ins Auto gestiegen und abgedüst? Ja, die sind dann erstmal zum Auto gerannt. Das Auto stand ziemlich so 50 bis 100 Meter weit weg. Und ihr wart dann ganz alleine da auf diesem Rastplatz? Da standen wohl noch 2 LKWs, aber da war es dunkel. Habt euch dann aber doch entschieden, die Polizei zu informieren? Ja, unser Handy, das haben sie übrigens auch noch gestohlen. Da konnten wir die Polizei nicht anrufen. Dann sind wir weitergefahren, die nächste Ausfahrt runter und sind da zur Polizei gegangen. Und das wirkt natürlich bis heute noch nach, ne? Dieses Gefühl. Ich kann da kaum noch schlafen. Ich gehe mal davon aus, dass die noch niemanden gefunden haben, oder? Nein, das haben wir noch gar nicht gehört. Ihr konntet die Täter aber relativ gut beschreiben, sagst du. Ja, so gut es ging. Wurden da Phantombilder angefertigt? Oder habt ihr Karteien durchgeschaut und habt gesagt, der war's? Wir haben nur eine Täterbeschreibung abgegeben und dann haben die wohl noch versucht, Fingerabdrücke vom Fahrzeug zu nehmen, weil der sich an der einen Seite angelehnt hat, aber das war nur mit dem Handdrücken. Also Martina, man muss ja dann auch jetzt irgendwie noch die positive Seite von diesem Überfall sehen. Ihr seid unverletzt da rausgekommen, ihr seid unverletzt weggekommen. Ne? Muss man ja auch sehen. Es hätte ja noch alles viel schlimmer ausgehen können. Ja, sicher. Das sind materielle Dinge. Materielle Dinge, die letztendlich dann egal auch sind. Ne? Es ist natürlich jetzt der Schock, der nachwirkt. Und hast du denn mit irgendjemandem da mal drüber gesprochen? Nee, eigentlich bis jetzt noch nicht. Mhm. Mit meiner Schwägerin oder mit einer Freundin. Mhm. Aber die sagen alle, ach, ist doch nicht so schlimm und kann man doch ersetzen. Mhm. Und ja, aber die wissen nicht, was ich innerlich gefühlt habe. Ich wollte gerade sagen, darum geht's ja auch gar nicht. Ne? Es geht darum, dass du oder dass ihr hattet ja auch Todesangst. Ne? Ich hatte Todesangst, ja. Mhm. Und mein Mann, der hat das alles gar nicht so schnell registrieren können. Mhm. Der hat dann nur zitternd alles aufgemacht und ja, tut meiner Frau nichts. Und aber die Minuten, also die kamen mir wie Stunden vor. Mhm. Also ihr habt jetzt Anzeige erstattet, davon gehe ich aus. Ja, Anzeige haben wir erstattet. Mhm. Jetzt wollen wir nur hoffen, sehr hoffen, dass diese Täter gefunden werden. Dass die Polizei in irgendeiner Weise da fündig wird. Ja, also die Kripo, waren ja direkt, die Polizei hat uns ja direkt zur Kripo geschickt. Mhm. Die waren da direkt gegenüber. Mhm. Die haben natürlich gesagt, die versuchen alles Menschenmögliche. Mhm. Nur solche Überfälle passieren relativ oft. Also nochmal so eine Lehre kann man da rausziehen, wenn es irgendwie möglich ist, nicht nachts an solchen Rastplätzen zu halten, wo nichts los ist, ne? Sondern wenn dann an diesen, an diesen Raststätten zu fahren, wo mit ihm bis ist. Aber wir sind da Kassel gefahren und da kam weit und breit nichts. Und wenn du schwanger bist und das Kind drückt auf die Blase. Mhm, klar, ja. Aber weißt du was, nochmal würde ich es nicht machen, ich würde am Seitenstreifen halten und würde mich lieber da eine Autobahn hinsetzen. Ist dann mit Sicherheit sicherer. Ist mit Sicherheit sicherer. Liebe Martina. Du Mian, das war aber leider noch nicht alles. Das Pech, was wir vorige Woche Donnerstag, wurde leider Gottes auch noch unser Auto gestohlen. Ach du je. Das kommt jetzt obendrein noch hinzu. Das auch noch. Ja. Pass mal auf, jetzt rein so schocknachbewältigungsmäßig. Würde ich dir vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin, der Elke, ein paar Worte sprichst, wenn wir jetzt unser Gespräch beendet haben. Ja, Domian. Machen wir das so, du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Ja, danke, Domian. Und dir alles Gute, auch für die Schwangerschaft und dass alles richtig gut und gesund über die Bühne geht. Ja, das hoffe ich auch, zumal ich schon Baby verloren habe. Ich hoffe, dass diesmal alles klappt. Schönen Gruß an deinen Mann. Ja, mach ich. Tschüss. Domian, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, Bildtelefon ist wieder angesagt. Wir schalten jetzt in die Rhein-Rock-Hallen nach Köln-Godorf. Da ist der 1Live-Freundeskreis. Und da ist schwuppdiwupp Melanie. Melanie, 18 Jahre. Ja, hallo. Mhm. Ja, Melanie. Schön, dass du mit mir reden möchtest. Ja. Was ist denn dein Thema? Wochenendbeziehung. Wochenendbeziehung. Hast du eine? Ja, schon seit fast 2 Jahren. Und im Moment geht's mir ziemlich auf den Keks. Wo lebt denn der Geliebte? In der Nähe von Bergheim. Und du? Und ich komme aus Gummersbach. Aus Gummersbach. Entschuldige, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ob du es weißt, dieses ist auch meine Heimatstadt. Ich das wusste ich nicht. Ich verbrachte viele Jahre dort und lebe jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr in Gummersbach, sondern in Köln. Wo gehst du denn zu... Lass uns über Gummersbach sprechen erstmal. Wo gehst du denn zur Schule in Gummersbach? Auf dem Hepel, also zur Berufsschule. Ja, da war ich auch mal. Ich war da mal auf der Handelsschule. Aha. Ja, siehst du. Auch auf dem Hepel, Auch auf dem Hepel, Aber wir wollen das Publikum jetzt nicht langweilen, wenn wir jetzt in die Gummersbacher Details gehen. Du wohnst in Gummersbach, er wohnt in Bergheim. Das sind dann, weiß ich, 60 Kilometer, 70, ne, vielleicht? Ja, 65 Kilometer. Ja, und ihr seht euch immer nur am Wochenende. Ja, wenn überhaupt. Also es kommt auch oft was dazwischen, wenn er mal ein Wochenende nicht kann oder ich ein Wochenende nicht kann. Ja, und jetzt hat er mit Zivildienst angefangen, jetzt muss er Wochenende immer arbeiten, also so gut wie jedes Wochenende, und dann sehe ich ihn halt gar nicht, ne? Mhm. Er hätte seinen Zivildienst doch auch in Gummersbach machen können. Bitte? Er hätte seinen Zivildienst doch auch in Gummersbach machen können. Ja, schon, aber ist ihm zu blöd. Er geht nebenbei noch bei seinem Vater arbeiten. Ja, und das ist dann mit dem Fahren immer hast so eine du den, Sache. Hast du den Eindruck, dass eure Beziehung vielleicht daran jetzt kaputt gehen könnte? Den Gedanken hatte ich schon öfters, aber bis jetzt ist alles gut gelaufen. Mhm. Ich meine, immerhin. Auch wenn wir uns mal nicht gesehen haben. Mhm. Immerhin 2 Jahre. Ja, eben. Ja. Schon eine verdammt lange Zeit. Du bist ja jetzt in Köln-Godorf. Ich gehe davon aus, dass er. Ja, genau. Ist er denn auch da? Nee, er ist nicht da. Er muss Wochenende arbeiten. Ach, das auch noch jetzt. Ja, eben. bin ich halt alleine gefahren. Wie sind denn deine Perspektiven? Du bist 18 Jahre, gehst noch in Gummersbach auf den Hepel in die Schule. Wann bist du denn mit deiner Schulausbildung fertig? In anderthalb Jahren. Das heißt, so lange musst du dann noch da bleiben? Ja. Mhm. Ja, ich will mich jetzt nach Köln verlegen lassen auf die Schule, weil ich nach Köln ziehen möchte. Ja, wunderbar. Und vielleicht wird das ja etwas besser, aber ja. Ist auch immer so eine Geldsache, sag ich mal. Ja, aber der Plan ist schon im Kopf bei dir. Ja, der ist schon bei mir drin. Also ich kann dich nur ermutigen, es ist ein gewisser Aufstieg von Gummersbach nach Köln überzusiedeln. Ja. Ja, und es macht auch Spaß und es ist eine wunderbare Stadt. Und wenn du dann näher, an deinem Geliebten bist, könnte das dann ja nochmal so richtig Auftrieb geben für euch beide. Ja, aber ich meine, vielleicht ist das dann auch wieder zu viel, wenn wir uns dann jeden Tag sehen würden. Ach, ich glaube, wenn das eine tolle Liebe ist, dann hält die das auch aus. Ja, ich denke mal, ich hoffe auch, aber ich habe irgendwie dann die Angst, dass wir uns dann zu sehr auf den Keks gehen. Ja, dann ist es dass aber, das dann daran scheitert. Dann ist es aber auch, glaube ich, die Einsicht, Melanie, dass es nicht der Richtige ist. Ach, ne, das denke ich nicht, sonst wäre ich ja nicht 2 Jahre schon mit ihm zusammen. Eben, ne? Deswegen bin ich da auch ganz, ganz optimistisch. Ich finde den Plan gut und finde das auch sehr mutig von dir, dass du das machen möchtest. Wann kannst du es denn am frühestens realisieren? Ich sag mal so Anfang nächstes Jahr. Ja, ist ja nicht mehr so lange hin. Nee. Also, ich find's klasse. Grüß ganz herzlich deinen Freund von mir. Ja, mach ich. Ich wünsche dir einen guten Start in Köln und einen guten Neustart dann auch in eure Beziehung, die dann vielleicht noch ein bisschen enger wird. Ja, ich hoffe. Und viel Spaß in den Rheinrockhallen. Was ist denn da für eine Musik angesagt im Moment? Im Moment läuft Soul. Soul? Magst du Soul? Magst du gerne Soul? Nee, eigentlich nicht so. Was ist denn dein Ding? Mehr House. House, mein Ding auch. Mhm. Ja? Ja, ich bin absoluter House-Fan. Melanie, alles Gute. Schön, dass wir geredet haben. Tschüss. Ja, klar. Tschüss. Das war Melanie aus den Rheinrockhallen in Köln. Godorf, jetzt ist am Telefon, ohne Bildtelefon, der Björn und der ist 15. Ja, guten Abend. Hi Björn. Da ist auch noch ein Frank neben dir irgendwo, ne? Ja, Frank ist neben mir. Der ist 16. Aber jetzt reden wir beide erstmal miteinander. Ja, und zwar ist das folgende Sache. Ich habe vor geraumer Zeit mit Mädchen geschlafen. Mhm. Zum ersten Mal? Ja. Mhm. Und auch ohne Verhütung, weil wir haben uns gesagt, da kann nichts passieren. Sie ist auch erst 13 Jahre alt. Mhm. Und zwar haben wir jetzt rausbekommen, dass sie schwanger ist. Und wie habt ihr das rausbekommen? Sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt? War sie beim Arzt auch? Sie hat Schwangerschaftstest gemacht, weil ihre Periode nicht kam. Mhm. Und also da war sie bei Frauenarzt, der hat das bestätigt. Mhm. Und zwar ist er dann auch rausgekommen, dass es anscheinend nicht der Einzige war, sondern auch der Frank, der neben mir sitzt. Und ja, also sie hat auch mit ihr geschlafen. Wie ist das da rausgekommen? Doch nicht beim Frauenarzt? Nee, aber sie hat uns beide... Der hat uns beide zu ihr geholt. Wir wussten gar nicht, worum es geht. Mhm. Und dann hat es uns beide ins Gesicht gesagt. Mhm. Und ja, jetzt ist sie 13 Jahre alt, schwanger, im zweiten Monat. Mhm. Und ja, ich weiß jetzt also nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und es kann sein, dass du der Vater bist. Es kann auch sein, dass Frank der Vater ist. Genau, also das wissen wir auch noch nicht. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Aktion gekommen? Dass die zwei Jungs, ich meine, ihr seid ja nur 3 Jahre älter, Hat kommen lassen, sagst du? Ja, also die kannten wir schon früher aus der Stadt. Mhm. Und dann ist jetzt bei uns in die Nähe gezogen. Mhm. Und ja, dann haben wir uns besser kennengelernt. Und ich fand sie auch ganz nett, sympathisch. Und dann kam die eben auf die doofe Idee, tun wir es doch einfach mal. Aber nur zu mir. Mhm. Und da ist mein erstes Mal, war gesagt, warum nicht? Aber ihr wart nicht, du bist nicht verknallt in die Frau? Nein. In das Mädchen? Nein. Mhm. Und das Gleiche hat sie wohl auch mit den Frank abgezogen. Mhm. Und dann kam es jetzt zu dieser doofen Aktion. Mhm. Warst du der Erste und kam dann Frank? Ich war der Erste, ja. Mhm. 2 Tage vorher oder so. Mhm. Und das hat sie euch hinterher dann offenbart, ne? Hat sie uns das hinterher auch gesagt. Als du mit ihr damals geschlafen hattest, hast du das deinem Freund Frank aber nicht erzählt? Habe ich nicht erzählt, nein. Weil ich ja was Privates. Ja, natürlich. Na gut, wenn ihr, ich weiß nicht, seid ihr sehr eng befreundet, ihr beiden? Ja, wir sind sehr gut befreundet, aber ich hätte es dann irgendwann später gesagt. Also. Mhm, ja. So, jetzt hat die euch das da, die hat euch da nach Hause bestellt und hat euch das gesagt. Ja. Wie, ihr seid wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, ne? Natürlich, also vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, mein Alter irgendwie Vater zu werden oder Frank eben. Und ich habe auch Schiss, wenn, also da muss er rauskommen, wegen den Eltern. Ja, das ist natürlich das richtige Stichwort. Welche Eltern wissen Bescheid? Wissen ihre Keine. Auch ihre Eltern nicht? Nein. Ja, wie denkt die sich denn das Mädchen? Also ich weiß nicht, also ich und Frank haben uns erstmal zusammengesetzt und darüber gesprochen, also haben wir auch vorgeschlagen, abzutreiben, da müssten natürlich die Eltern das erfahren. Und aber das will sie jetzt wieder nicht. Und sie hat jetzt gesagt, sie möchte jetzt auch bald mit ihren Eltern sprechen. Und dann werden wir wohl auch mit unseren Eltern sprechen müssen. Gibst du mir den Frank auch mal, Björn? Wir reden gleich nochmal. Okay. Ja, hallo. Da seid ihr aber in was reingeraten, Frank. Ja. Wie war denn dein Gefühl, als du das erfahren hast? Ja, ich fand es dann doch ein bisschen doof. Weil die ist 13, die ist 16. Ist es für dich auch das erste Mal gewesen mit einem Mädchen? Ja. Und warum habt ihr keine Gummis benutzt? Ja, das frage ich mich auch noch. War ein bisschen doof von uns. Allerdings, ziemlich naiv, ne? Ja. Jetzt hat Björn gerade gesagt, dass das Mädchen den Eltern auch noch gar nichts gesagt hat. Nee, hat sie noch nicht. Habt ihr denn dem Mädchen gesagt, hier, du musst das und das und das machen, oder seid ihr jetzt erstmal so ganz ratlos auseinandergegangen? Nee, wir haben auch schon mit dem Mädchen geredet und haben gesagt, dass sie abtreiben soll. Aber da würden ja die Eltern auch erfahren. Ja, jetzt wissen wir nicht, was man machen soll. Also ich finde, dass da jetzt ganz schnell was passieren muss, ne? Geschehen muss. Ja. Also ich finde, dass die Eltern informiert werden müssen. Bei dem Alter 13 Jahre ist das unglaublich wichtig. Ich finde auch, dass ihr mit euren Eltern reden solltet darüber. Und dann müssen die Eltern das entscheiden, halt zusammen mit euch. Und es muss ja auch erstmal geklärt werden, wer da der Vater von dem Kind ist. Ja, das ist ja auch unser Problem. Ich würde euch was dringend raten, dass ihr ganz schnell mit dem Mädchen wieder Kontakt aufnehmt. Das könnt ihr ja, ne? Ihr habt ja eine Telefonnummer, oder? Ja. Ja. Euch nochmal zusammensetzt. Ihr dringlichst anratet, den Eltern das ganz schnell zu sagen. Wenn sie Angst hat, den Eltern das zu sagen, dass ihr zusammen zu Pro Familia geht. Kennst du Pro Familia? Nee, hab ich noch nicht von gehört. Nee, das ist so eine Beratungsstelle, so eine Sexualberatungsstelle, sind sehr nette Leute, sehr, sehr kompetente Leute auch, die Ahnung haben von all diesen Sachen. Da kann man hingehen, einen Termin machen und die können einen beraten. Da kann man auch erstmal hingehen, wenn man mit den Eltern vielleicht erstmal Sorge hat, darüber zu sprechen. Also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, das jetzt schnell zu regeln. Ihr sagt, dass sie im zweiten Monat schon ist. Ja, ja. Björn, gib mir nochmal Frank, gib mir nochmal den Björn. Ja, mach ich. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja. Also Björn, ich habe es gerade dem Frank auch gesagt, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast. Ja. Ihr müsst mit dem Mädchen ganz schnell in Kontakt wieder treten. Ne, ganz, ganz dringend. Dass sie es den Eltern sagt und wenn sie sich das nicht traut, dass ihr zusammen oder sie alleine zu Pro Familia geht. Ja, ich weiß, wo das ist. Du weißt, wo es ist sogar? Ja. Wunderbar, dann brauchen wir dir gar nicht weiterhelfen. Waren wir schon mit der Schule. Ja, genau. Und da muss jetzt irgendwas in die Gänge kommen. Ich halte das auch für sehr jung, 13 Jahre. Ja, ich weiß nicht, wie meine Eltern darauf reagieren. Was vermutest du, wie deine Eltern reagieren? Sie waren ziemlich geschockt und so, ne? Die werden wahrscheinlich auch mit mir zusammensitzen und reden und so. Kann natürlich auch ganz anders ausgehen. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich relativ gut. Und das Verhältnis von Frank zu seinen Eltern? Das meine ich eigentlich auch relativ gut. Also dann habt mal Vertrauen. Habt mal Vertrauen in eure Eltern. Ja. Und ich würde an eurer Stelle, wenn das Grundverhältnis relativ gut ist zu den Eltern, die auf jeden Fall auch schon mal einweihen, dass ihr auch zusammen mit den Eltern beratet, was zu tun ist. Wie soll ich das machen? Indem du es denen genauso erzählst, wie du es mir jetzt hier erzählt hast. Du hast es ja ganz locker mir auch erzählt. Ja. Das ist wirklich jetzt eine ernste Situation, wo jetzt auch schnell gehandelt werden muss. Redet morgen mit den Eltern zuallererst und versucht dann halt auch Kontakt zu dem Mädchen aufzunehmen, aber macht das alles parallel. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Machen wir. Ja, und du weißt, wenn ihr zu Pro Familia wollt, du weißt, wo das ist. Ja, ich weiß, wo das ist. Lieber Björn, toi, toi, toi. Ja, okay. Heikle Sache, ne? Tschüss zusammen. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Magdalena. Und Magdalena ist 19 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Jürgen. Also erstmal ein Lob an dich. Ich weiß, du hörst das ziemlich oft, aber danke. Ich bin ja jetzt über Telefon mit dir verbunden und da wirkst du ganz anders. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die Sendung oftmals ziemlich belächelt habe, weil das wirkt am Bildschirm ganz anders, als wenn man mit dir jetzt so redet. Mhm. Also ich habe mir auch die anderen Sachen angehört und das zieht schon rein. Also also Lob an dich, also was vielen du dir da so manchmal antun musst, ist halt ziemlich hart. Also worüber ich mit dir reden will, ist Bulimie. Bulimie. Ja, und das wurde halt ausgelöst durch einen Anruf, den du gestern hattest, von einem Jungen, der halt erzählt hat, dass er bei Druck trinkt und er bricht. Ja, das war Jesko, 16 Jahre alt. Genau, und das hat mich unheimlich runtergerissen. Also ich daraufhin bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, wirklich mal anzurufen. Mhm. Und das habe ich habe auch ganz bewusst dich gewählt, weil ich mir denke, ich brauche jetzt echt eine breite Öffentlichkeit. Ich möchte mich also quasi outen, obwohl es ziemlich viele wissen. Also ich habe auch kein Problem, darüber zu reden. Du bist Bulimikerin. Ja, genau, seit drei Jahren. Sagen wir es ganz krass, Fress- und Magersüchtig. Fress- und Brechsucht. Und das heißt Magersucht. Fress- und Brechsucht, genau. Stierhunger, ja. Mhm. Und ich habe damit eigentlich kein Problem. Es sind die Leute, die um mich herum sind. Also ich habe auch kein Problem, darüber zu erzählen. Und es werden auch wahrscheinlich viele zu hören, die mich kennen. Mhm. Also es ist auch mein richtiger Name und auch mein richtiges Alter. Also die mich kennen, die Wie lange hast du das denn jetzt schon? Also seit ich 16 bin, fast 3 Jahre. Seit 3 Jahren? Ja. Wie oft kommt es zu solchen Brech- und Fressanfällen? Den ganzen Tag. Also ich halte mich da nicht zurück. Also sobald ich was esse, bringe ich das auch automatisch weg. So heißt Du behältst überhaupt gar nichts bei dir? Ja, aber gewollt, ne? Ist mir schon klar, gewollt. Klar. Du brichst es wieder aus. Ja. Gibt es denn auch bei dir solche extremen Anfälle, dass du den Magen so voll schlägst, dass fast nichts mehr reinpasst? Ja, natürlich. Das auch. Dann laufe ich im 90-Grad-Winkel zur Toilette. Aber es ist auch so, dass wenn du normal isst, also wenn du dich nicht überlädst mit Lebensmitteln, dass du das dann auch wieder erbrichst. Ja, klar. Das ist, ich habe ja gerade das Beispiel von dem Bonbon genannt, dass es dann da so schwer im Magen liegt, wenn ich nicht erbreche, wie ein 10-Kilo-Stein. Das hast du meinen Mitarbeitern erzählt wahrscheinlich. Ja, genau. Hier noch nicht. Lob an die auch. Die sind auch total ja, cool. Ja, sind die auch. Also du kannst nicht mal einen Bonbon bei dir behalten. Ich könnte schon, aber der Druck, den ich mir selbst mache, der ist so gewaltig, dass ich einfach muss. Also ich habe keine Wahl. Als du gestern das Gespräch mit dem Jungen, mit Jesko gehört hast, der ja, das ist eine ganz besondere Form der Bulimie, die ich so vorher auch noch nicht gehört hatte. Ich auch nicht. Er bricht Flüssigkeit, ne? Er trinkt unendlich viel unalkoholische Dinge, Wasser, Säft und so, er bricht das dann wieder. Als du das hier gehört hast, was ist da in dir vorgegangen, was hat das ausgelöst? Ich hatte gerade Essen im Mund, das war ganz witzig. Also es war heftig. Ich weiß nicht, das hat mich total berührt und es ist so wie bei anderen Süchtigen. Also die haben manche Punkte, an denen sie merken, jetzt musst du was dagegen tun, sonst hast du wieder Brachland für für eine lange Zeit. Mhm. Und hast du gerade was ganz Kurioses gesagt? Du hast gesagt, Magdalena, hast damit keine Probleme. Die anderen haben vielleicht damit Probleme. Ja. Ich finde, dass du verdammt große Probleme damit haben solltest. Siehst du, das meine ich. Genau das meine ich. Ich weiß schon, dass es pervers ist, aber du musst dir auch mal... Nee, das geht überhaupt nicht um pervers. Doch, das schon. Nein, überleg mal. Du nimmst Nahrung auf, zum Lebenserhalt. Und bringst diese bewusst weg. Irgendwo ist das schon anormal. Aber diese Bulimie hat mich über eine ganz schwere Zeit gebracht. Also sagen wir mal so, hätte ich dieses Ventil nicht gehabt. Ja? Was war denn da in der Zeit so schlimm für dich? Ich wohne seit 2 Jahren nicht mehr zu Hause. Ich hatte halt eine schwierige Situation. Magst du ein Stichwort sagen zu der schwierigen Situation? Da müsste ich jetzt zu weit ausholen. Also es war halt schwierige Familiensituation. Ich bin auch weggegangen wegen 2 Straftatbeständen. Die du begangen hast? Nein, die nicht ich begangen habe, sondern Familienangehöriger. Dein Vater? Da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also es war halt wirklich ziemlich schwierig und auch der auslösende Punkt. Also ich bohre da jetzt auch nicht weiter nach, du magst da nicht gerne drüber reden. Ja, da würde ich jetzt zu weit ausholen. So viel Zeit hast du gar nicht, um darüber zu reden. Aber es war halt der Punkt. Und ich habe es halt für mich behalten, weil ich nichts zerstören wollte. Ich habe mir halt ein Ventil gesucht. Mhm. Und es hat halt als Spaß angefangen, mhm, bis ich dann irgendwann echt so vom Spiegel stand, das eine ganze Zeit lang betrieben habe. Und dann stand ich echt vor mir, wo ich gemerkt habe, dass mein Körper und meine Seele getrennt sind. Und ich sagte dann nur zu meinem Spiegelbild, dich mache ich fertig. Also es war halt ziemlich heftig. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eine Weile für dich ein Ventil war und so absurd es ist, dass es sogar für dich eine Rettung war, ja, obwohl, obwohl du dich seelisch und auch körperlich kaputt gemacht hast oder dabei bist, kaputt zu machen. Nur irgendwann musst du da die Notbremse ziehen. Irgendwann wirst du dich zugrunde richten damit. Ja, das dauert, Domian. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die daran leiden. Die sind halt, haben sich dadurch geoutet, dass ich eigentlich wirklich frei darüber sprechen kann, wenn man mich darauf anspricht. Mhm. Und die haben das also schon 10 Jahre. Ich will es nicht gutheißen. Also ich hatte auch mal eine Situation, Magdalena, ich habe mich lang genug mit diesem Phänomen und diesem Problem beschäftigt. Wirklich? Wenn du 3 Jahre das hast, besteht eine sehr große Gefahr, dass du gesundheitliche Folgeschäden mit davon trägst. Es kann sein, ich weiß, dass es Leute gibt, die machen das 10 Jahre, ich möchte gar nicht mehr die Folgeschäden vorstellen. Jeder Tag, an dem du das machst, und wenn du das vor allen Dingen so oft und so viel machst, ist ein Tag gegen deinen Körper und letztendlich auch gegen deine Psyche. Mhm. Ja, ich zuckte gerade richtig schon erschrocken zusammen, als du sagtest, ich behalte überhaupt gar nichts mehr bei mir. Es gibt Leute, die haben vielleicht einmal am Tag so einen Fressanfall und kotzen das raus. Nee, das ist, ich frage mich mal, wann mein letzter Anfall war. Ja, wahrscheinlich gerade eben. Ja, das war ganz witzig, weil ich hatte ja vorher angerufen und davor hatte ich mir Bratkartoffeln gemacht. Da habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ihr zurückruft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann isst du sie, jetzt wartest du nicht weiter. Ja, und dann wurde ich dann zurückgerufen und als dann die ersten 2 Mädels dran waren, dann bin ich dann aufs Klo gegangen. Das war ganz... Und du hast gestern Abend, gestern Nacht, während unsere Sendung lief, auch gekotzt. Ja, ja, klar. Und du nimmst das alles so auf die leichte Schulter? Nein, das tue ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich reflektiere mich ziemlich stark und ich habe auch wirklich, ich weiß auch, was ich da tue. Also es ist nicht so, dass ich sage, das ist alles gar nicht so schlimm und das wird sich schon regeln und so. Aber also Magdalena, ich male es jetzt nicht wirklich nicht schwarz an die Wand. Du, über dir hängt wirklich das Damoklesschwert, dass du deinen Magen kaputt machst, dass du deine Nieren ruinierst, dass du deine Speiseröhre kaputt machst. Und so weiter und so weiter, womit wirklich nicht zu spaßen ist. Ja. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz schnell etwas unternehmen musst. Ja, du wirst lachen. Deswegen habe ich halt bei dir angerufen, weil ich erstmal damit, also ich will damit rauskommen. Ich war wirklich damit rauskommen. Ich weiß nicht, wie viele mich darauf ansprechen werden, aber dem bin ich gewachsen eigentlich. Und ich möchte halt echt irgendwo einen Punkt setzen, wo ich mir sage, jetzt tue ich was dagegen, weil ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin und ich muss zu dieser Problematik muss ich eine ganz feste Einstellung bekommen, weil ich, wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich irgendwann mal mit der Ausbildung fertig bin, ich habe jetzt auf 1 Jahr halt abbrechen müssen, weil es nicht mehr ging, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. So. Und wenn ich fertig bin, werde ich nie im Heim arbeiten können, weil mich solche Sachen viel zu sehr runterreißen werden. Das möchte ich verhindern. Ja, ja. Und das weiß ich auch. Und wie gesagt, ich reflektiere mich ziemlich stark. Und du bist halt, also dieser Anruf heute bei dir, ist halt der Punkt, wo ich halt echt der Öffentlichkeit sagen möchte, hallo Mama, hallo Familie, hallo Erzieherinnen und Erzieher in Duisburg, ich tue was dagegen, weil ich muss was dagegen tun, sonst gehe ich kaputt. Finde ich sehr richtig, finde ich sehr mutig und sehr konsequent, das jetzt so zu machen. Ja, was anderes, ich meine, ich habe so viele Floskeln schon von mir losgelassen, es ist irgendwann... Wie viel hast du überhaupt, kannst du das so über den Daumen sagen, wie viel du an Geld ausgibst pro Monat? Eigentlich nicht so viel. Also ich kann mich schon recht zurückhalten. Aber du musst dir halt vorstellen, man kann es echt so vergleichen. Andere fahren nach Venlo an den Hafen, weißt du, um sich ihren Stoff zu besorgen. Ich brauche nur in den nächsten Supermarkt zu gehen. Wie kaschierst du das denn am Tage, wenn du bist in der Ausbildung, hast du gesagt? Ja. Wenn du am Tag dann kotzt? Ich bin super. Also ich bin super leise. Ich stecke mir auch nicht den Finger in den Hals und so. Du hältst einfach so dich über das Becken und es kommt raus. Genau. Ja, habe ich auch schon sehr oft gehört von Frauen. Also da ist auch keine Anstrengung für mich. Ich muss auch an nichts Ekelhaftes denken oder so. Es ist einfach so. Also Magdalena. Ja. Jetzt haben wir morgen Feiertag. Ja. Ab Montag wirst du initiativ. Versprichst du mir das? Initiativ in der Richtung, dass du dir überlegst, einen Therapeuten aufzusuchen, dass du dir überlegst, vielleicht eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Mhm. Du lebst im Ruhrgebiet, sagst du? In Duisburg. Okay, da gibt es genug Anlaufstellen. Ja, sagst du, ich habe noch keine gesehen. Werden wir dir gleich sagen. Meine Psychologin, die Elke, kann dir das gleich sagen. Ja. Und jeder Tag ist jetzt ein verlorener Tag. Du musst jetzt richtig was unternehmen, ab Montag. Mhm. Hand drauf. Ja, sicher, sonst hätte ich nicht angerufen. Ja. Ne? Und ich werde mich an dich sehr gut erinnern. Aha. Lass uns doch bitte vor Weihnachten noch einmal telefonieren miteinander. Ja, gut. Und dann möchte ich von dir erfahren, wie... Es wird ein schwerer Weg werden, sage ich dir gleich. Ne? Also ja, ein Zuckerlecken wird das jetzt. Ich bin schon bewusst. Ja, ja. Also. Da möchte ich von dir erfahren, so den Stand der Dinge, was sich getan hat in den letzten 2 Monaten. Mhm. Wir telefonieren so Mitte Dezember nochmal. Ja, gut. Ja? Ich werde mich drauf verlassen. Ja? Mhm. Ich bin auch optimistisch, dass du es schaffst. Du machst einen guten Eindruck. Ja, danke schön. Magdalena, toi, toi, toi, leg auf und die Elke ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Okay. Tschüss. Ciao. 1.30 Uhr und... 59 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 59 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian. Und Domian hat heute kein festes Thema. Und das bedeutet, dass ihr von draußen, woher und wo immer ihr uns auch zuschaut, einfach hier anrufen könnt und wir unterhalten uns über das, was euch interessiert, über das, worüber ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Helga. Und Helga ist 42 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Helga, guten Morgen. Ja, ich habe ein riesiges Problem. Ja. Und zwar bin ich erst seit 3 Jahren verheiratet. Mhm. Und habe ein 2-jähriges Kind. Mhm. Und ich habe mich in die Ex-Frau meines Ehemannes verliebt. In die Ex-Frau deines Ehemannes? Ja. Seit wann bist du in sie verliebt? Es geht schon seit ein paar Wochen. Ach so, das ist aber jetzt dann doch frisch noch. Ja, frisch, was heißt frisch? Wochen. Das, für mich ist das total problematisch, mhm, weil ich auch erst so jung verheiratet bin, noch ein ganz kleines Kind habe. Mhm. Also späte Mutter bin, ne? Ja. Und ja, ist das denn für dich ein ganz neues Gefühl? Dieses auf jeden Fall ein ganz neues. Ich hatte vorher noch nie eine lesbische Beziehung, noch nie dran gedacht oder so. Du warst auch noch nie in eine Frau verliebt? Nein. Mhm. Ich war immer nur, also ich hatte vorher auch Partnerschaften, ich war auch verheiratet, leider keine Kinder raus. Ist es denn so, dass das jetzt nur so eine, was heißt nur, dass es eine einseitige Sache ist oder erwidert diese Frau? Nein, das ist total... Das war wie ein Donnerschlag, das kann ich dir gar nicht vorstellen. Wir haben uns gesehen, wollten das erst beide gar nicht und so. Es kam halt der Kontakt, weil wir uns gesehen haben, bei meinem Mann zu seinen Kindern, also mit seiner Ex-Frau jetzt die Kinder, Kontakt halten wollte. Und da habe ich gesagt, du, ich möchte auch ein Wörtchen mitreden, ne? Wir sind jetzt immerhin verheiratet, ich möchte die Kinder kennenlernen, ich möchte die Frau kennenlernen und wie du vorher gelebt hast, möchte ich wissen und so. Und dann hast du sie kennengelernt? Dann habe ich sie kennengelernt und durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie das kam, waren die Kinder gar nicht da und so. Und hat das direkt eingeschlagen? Das hat so eingeschlagen, das war, ich kann das gar nicht beschreiben. Das wie, war wie sonderbar, ne? Dass man im Alter dann von 42 Jahren dann so ein ganz neues Gefühl in sich entdeckt, wenn du also früher noch... Wahrscheinlich neues Gefühl. Ja. Und so krass gleich, ne? So... wie ich es mit meinem Mann noch nie oder mit Männern überhaupt noch nie gefühlt habe. Hast du denn früher immer durchaus auch befriedigende Beziehungen zu Männern gehabt? Hatte ich gedacht. Ja. Aber wenn ich das heute sehe, dann ist es was anderes. Mhm. Das ist nicht so eine Zärtlichkeit, so eine Befriedigung. So, jetzt erzähl mir doch mal bitte, wie es da zu einem Feedback kam. Du hast die Frau gesehen und warst völlig begeistert. Wie hat sie sich denn dann dir gegenüber verhalten? Dass ich eher noch mehr, ne? Also sie, also ich weiß, ich kann das nicht beschreiben. Das ist, wir haben uns angeguckt und dann, als wenn da so, wow, so Blitze rauskommen, ja, ne? So Liebe auf den ersten Blick halt. Habt ihr denn seitdem Zärtlichkeiten ausgetauscht? Ja. Sexualität auch? Sexualität, das war diesen einen Tag da. Es kam sofort, das kam so spontan und so sofort, weil das Gefühl, das ist einfach total übermannt. Also du bist jetzt richtig verliebt in diese Frau? Richtig verliebt. Mit vollem Herzen, mit ganzer Seele? Mit ganzer Seele, ja. Und ich komme damit nicht klar. Ich habe ein kleines Kind von 2 Jahren. Kann ich gut verstehen. Welche Gefühle hegst du denn zu deinem Mann? Ich habe gedacht, ich liebe den. So, die schöne Sicherheitsliebe, so, mhm, so richtig schön, mhm, wie man halt liebt, ne? So, man ist sicher, mhm, zueinander, mhm, man versteht sich, man vertraut sich. Aber das Gefühl zu dieser Frau ist im Moment auf jeden Fall explosionsartig, wie eine Explosion, wie so ein Vulkan, ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, das, mhm, ist unwahrscheinlich schön, toll, aber problematisch, mhm, halt, ne? Schläfst du mit deinem Mann auch noch im Moment? Das ist, ja, ich hab's gemacht, ne? Ich hab's gemacht, aber. Und hast du währenddessen an deine Freundin gedacht? Und wie? Ich bin so hin und weg. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ist sie auch verheiratet wieder, die Frau? Nein, sie ist nicht verheiratet. Sie ist alleine. Ist es für sie denn auch die erste lesbische Erfahrung? Was sie mir sagte, die erste gute. Also, die hatte schon 2 vorher mal. Ist sie auch ungefähr in deinem Alter? Ja, sie ist 2 Jahre älter. Ja, naja, das ist ungefähr. Mhm. Das ist ja nichts. Wie oft habt ihr euch jetzt in den paar Wochen gesehen? Oh, wir sehen uns so oft wir können, mhm, also unter den Vorbehalt wie Kinder. Und es läuft ganz geheim. Niemand erahnt wahrscheinlich, was meine Familie weiß davon Bescheid. Ne? Die weiß ja Bescheid? Ich hab's erzählt, ja. Aber die sagen alle, ich soll Schluss machen, ich soll damit aufhören. Du bist aber sehr mutig, du, wenn du das deiner Familie erzählst. Ja meine Familie. Ja, finde ich. Da, also was heißt Familie? Deine Mutter? Oder meine Mutter, meine Schwester. Denen hast du es erzählt? Mhm. Das finde ich aber schon erstaunlich. Ich kann das doch nicht nur für mich behalten. Nein, natürlich nicht, aber ich denke mir, also man hat als junger Mensch ja schon riesige Identitätsprobleme, wenn man zum gleichen Geschlecht in irgendeiner Weise eine Beziehung aufbaut. Und dann in dem Alter, was ja nun ein bisschen fortgeschritten ist, ist das ja noch komplizierter, das innerlich auf die Reihe zu kriegen. Das ist ganz schwer. Ja. Und darum musste ich erstmal mit irgendjemandem drüber reden. Ich hatte erst meine Schwester angesprochen. Also Helga, jetzt bin ich natürlich in einem ganz großen Konflikt. Ich finde das wunderbar, was du erzählst, dass du dich in diese Frau so verliebt hast und dass du aufblühst und du redest ja voller Leidenschaft über diese Frau. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass du jetzt wahrscheinlich in Gedanken immer bei ihr bist und die vielleicht auch romantischsten Träume hast, dass du denkst, ich möchte alles mit ihr jetzt machen. Und du bist verheiratet und du hast ein Kind und du hast einen Mann, den du wahrscheinlich auch gerne magst, aber halt nicht. Ja. Mein Gott, ist das kompliziert. Mein Gott, ist das kompliziert. Ich weiß es nicht, was jetzt zu tun ist. Und deswegen rufe ich ja auch an, weil ich weiß nicht. Im Moment ist alles, was du machst, ist problematisch. Ne? Es ist quasi eine Zwickmühle. Du möchtest dich nicht von deinem Mann trennen, im Moment wahrscheinlich nicht. Wir sind doch jetzt so jung verheiratet und so ein kleines Kind. Ja. Du kannst dich aber auch nicht von der Frau trennen, das würde ich dir nie raten. Nein, niemals. Mich überzeugt die Begeisterung, von die da durchkommt, was du sagst. Mhm. Ich bin so verliebt, ich kann mein Kind doch nicht alleine lassen. Mein Mann wird das auch nie zulassen, dass ich das Kind mitnehme oder so. Pass mal auf, Helga. Ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Ich sage jetzt mal eine Idee. Das Ganze ist ja nun erst ein paar Wochen alt. Ja. Lasst euch doch mal ein bisschen Zeit. Du gehst zwar im Moment deinem Mann fremd und ich finde es immer schlimm, wenn man das tut, aber es geht hier um die Liebe und ich finde, da kann man das in dem Fall auch mal tun. Lasst euch mal ein bisschen Zeit, um euch auch vielleicht mehr Gewissheit zu verschaffen, wie ihr zueinander steht. Und vielleicht sieht die Situation in 3-4 Monaten so aus, dass du doch ernsthaft darüber nachdenkst, dich von deinem Mann zu trennen. Und dein Kind bleibt halt bei dir. Das muss auf jeden Fall. Mein Kind würde ich nicht allein lassen. Vielleicht gelingt es dir sogar, das wäre die schönste Lösung, dass du eine freundschaftliche Beziehung weiter zu deinem Mann pflegst und du deine Freundin haben kannst. Mhm. Vielleicht. Ich würde es jetzt wirklich erstmal so laufen lassen. Aber wie soll ich denn mit meinem Mann weiter klarkommen? Ich meine, ich kann auch mit denen, kann denen dann nicht mal die Ausrede bringen, ich habe jetzt Kopfschmerzen oder wenn ich mit dem schlafe, unleidenschaftlich, was vorher ja ganz anders war. Ne? Ich meine, jung verheiratet, kannst du dir ja vorstellen, dass man natürlich auch zärtlich ineinander im Bett und leidenschaftlicher und so. Und jetzt, ich bin mal so abgestumpft und kalt und denke eigentlich nur an diese Frau. Ja, also wenn das Gefühl dann so stark ist, dann musst du es ihm sagen, über kurz oder lang, Helga. Und dann müsst ihr zusammen eine Lösung finden, wie ihr aus dieser Situation herauskommt. Es geht nicht auf Dauer gut. Nee, auf jeden Fall. Du hast ein schlechtes Gewissen, du tust dem Mann sehr unrecht, du gehst ihm ja fremd, das ist ja ein Betrug in dem Sinne auch. Genau. Also vielleicht ein bisschen noch sich entwickeln lassen und dann klar Tisch machen. Aber ich kann dich nur zu dieser neuen Liebe ermutigen. Also wenn die da ist, ist sie da und dann lebst du. Auf jeden Fall. Das ja. ist wahrscheinlich toll. Das ist wie ein Feuer, wie ein Vulkan. Und ich sage, die Verwandtschaft hat Unrecht. Du darfst das nicht abbrechen. Du darfst das danke, nicht abbrechen. Dass du mir Mut machst. Das ist so schön. Deswegen, wenn einer mich versteht, ne? Ich meine, nicht nur einer, jetzt nicht nur du, meine Freundin natürlich auch, ne? Aber es ist so hart, so gegen so viele Fronten anzukämpfen. Da sind ja auch noch die Kinder von ihr, also die gemeinsamen von den beiden jetzt und so. Ne? Freue dich über diese Liebe, die da erblüht ist. Das ist was Wunderschönes. Danke, Domian. Liebe Helga, alles Gute. Danke, vielen Dank, Domian. Tschüss, Helga. Tschüss. Viel Glück für deine Sendung. Vielen Dank auch. Tschüss. Okay, danke, tschüss. So, jetzt haben wir wieder ein Bildtelefon. Wusch, hi. Das ist Selene, 18 Jahre. Ja. Hi, nimm doch mal die Hand weg, ich möchte dich richtig sehen. Wir alle wollen dich richtig sehen. Ja, ein hübsches Mädchen, ist doch toll. Dankeschön. Hi, über was unterhalten wir uns? Hallo. Es geht um das Thema mein Vater. Ja. Ja, der kifft seit 25 Jahren. Der kifft? Ja. Mhm. Und Problem ist, wenn er nichts zu kiffen hat, dann wird er handgreiflich. Das heißt, dann greift er zu Alkohol und dann lässt er die Wut bei mir raus. Wie sieht das dann genau aus? Wie das aussieht? Ja. Ja, also richtig zusammenschlagen. Halt, dass er mir in den Unterleib reintretet, mir ins Gesicht reintretet und mit den Fäusten drankommt und so. Also das sind richtig schlimme Gewalttätigkeiten. Ja, und ich war schon auch beim Jugendamt und alles drum und dran gewesen. Da wollen die mit meinen Eltern drüber reden. Und meine Mutter, die hat einen Gehirntumor. Die wurde schon einmal operiert. Und das zweite Mal wird sie vielleicht operiert. Und ich will sie jetzt lassen. Ich meine, das war jetzt bis Dezember gewesen. Mhm. Selene, wie oft kommt das denn vor bei euch? Wie oft? Ja. Das war halt ab meinem 5. Lebensjahr. Ab deinem 5. mein Lebensjahr? Älterer ja, es war. Mein Bruder hatte ich 10 Jahre jetzt nicht gesehen gehabt. Und wir durften früher nicht zusammen spielen und sonst irgendwas. Und wurde mein Bruder gegen die Ecke getreten und dann wurde ich noch zusammengeschlagen. So, ich weiß nicht. Jetzt haben wir auch wieder Kontakt mit meinem Bruder. Wie groß ist die Familie? Das bist du, der Bruder, deine Mutter und der Vater? Nee, und dann habe ich schon eine ältere Schwester. Ja. Die hat das jetzt nicht gewusst, bis jetzt Dezember. Lebt die also auch noch? Lebt die bei euch bitte? Zu Hause? Lebt die auch bei euch zu Hause? Ja, aber die wird bald heiraten wahrscheinlich. Mhm. Also jetzt sind wir Freunde zusammen. Dann lebst du doch in permanenter Angst, dass dein Vater wieder mal nicht zu kiffen hat und er handgreiflich wird gegen dich. Ja, und das war jetzt wieder vor 2 Wochen so. Ich meine, Dezember hat das voll peinlich. Das von meinen Freundinnen halt wurde der voll handgreiflich. Vor den Freundinnen? Ja, von meinen Freundinnen. Und das war mir super peinlich gewesen. Das war super extrem gewesen. Hat mir von Unterleib getreten und so. Selene, gibt es da, wenn ihr alleine seid, auch sexuelle Übergriffe? Nee, das nicht. Nee, also Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung, das nicht. Was sagt denn deine Mutter dazu? Die kriegt das ja nun mit oder hat das all die Jahre mitgekriegt? Nee, all die Jahre hat sie nicht mitgekriegt. Sie hat das nur am Dezember erst mitbekommen. Erst letztes Jahr? Das hat er nie gesagt. Erst letztes Jahr? Ja, letztes Jahr Dezember. Das heißt, er hat das. Das hat er immer gemacht, wenn er mit dir alleine war? Ja. Also, wenn meine Mutter nicht zu Hause war, meine Schwester nicht zu Hause war, mein kleiner Bruder nicht zu Hause war. Mhm. Aber meine kleine Schwester, die. Wie erklärst du dir denn das hauptsächlich du, da das Ziel seiner Aggression geworden bist? Bitte? Wie erklärst du dir denn, dass gerade du so sehr darunter leiden musst, dass er immer zu dir gewalttätig wird, dir gegenüber? Ich weiß nicht, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass er sich damit aufgeilt oder so. Hm. Weil zu meinem Bruder war der super asozial gewesen, es war schlimmer als bei mir gewesen. Das habe ich auch einmal mitbekommen, da war ich 7 Jahre alt oder so. Da war mein Bruder 17, der ist 10 Jahre älter als ich. Der ist mit Messer auf den drauf losgegangen. Also du bist ja... Das war super krass gewesen. Ja, du bist ja 18 Jahre alt. Ja. Jetzt, ja. Ja. Hast du darüber nachgedacht, von zu Hause auszuziehen? Ja, klar. Nur das Problem ist, ich habe im Moment keine Arbeit. Mhm. Mhm. Und mit Ausziehen, das wird super problematisch werden, weil ich kann nicht einfach spontan rausgehen, weil dann wird man... Mein Vater einfach, der wird sagen, was ausziehen, erst heiraten und so, wie es halt bei den Türken halt so ist. Ich weiß nicht, das ist total... Jetzt sag mir nochmal genau, du hast gerade erwähnt, dass du mit dem Jugendamt auch Kontakt hattest. Das ist ja schon mal ein Schritt. Was ist denn daraus geworden? Ja, die wollen halt mit meinen Eltern reden und ich finde, dass meine Mutter noch mehr Stress halt. Weil meine Mutter hat den Tumor durch den Stress alles bekommen halt. Und wo ich das im Dezember gesagt habe, ging es dann noch mehr schlechter. Also aus Rücksicht auf deine Mutter möchtest du das nicht an die große Glocke hängen? Nee. Auch mit meinen kleinen Geschwistern oder so. Mein kleiner Bruder, der lebt sowieso mit Komplexen. Der steht auf und so, wo geht der hin? Und der kriegt halt voll die Krise halt. Und dann, wann kommt der nach Hause? Und der kriegt halt voll Angst. Der hat Angst, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Andererseits, Selene, so kann es ja auch nicht weitergehen. Bitte? So kann es ja auch nicht weitergehen. Nee, so kann es auch nicht weitergehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ein Jugendamt kann mir nicht helfen. Dann wollen die mit meiner Mutter reden, dann mit meinem Vater reden und dann wird es noch mehr schlimmer. Dann wird mein Vater sagen, das war zu suchen. Ich weiß nicht, der wird mich dann zusammentreten. Ich weiß nicht, sogar wird er mich umbringen oder so. Also es gäbe natürlich die Möglichkeit, wenn du zum Jugendamt gingest, dass du von dort auch Unterstützung bekämst für eine eigene Wohnung, wenn du das finanziell jetzt nicht leisten kannst. Aber ja, du hast natürlich Angst, dass es öffentlich wird. Insofern ist das eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn du nicht alleine selbstständig leben kannst. Ich finde, dass du da so schnell wie möglich raus musst. Ich finde auch, dass dein Vater zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass deine Situation besser wird. Ja. Wichtig. Und dann mache ich mir auch zusätzlich noch Sorgen, dass er mit dem kleinen Bruder die gleichen Geschichten vielleicht anstellt wie mit dir, wenn du gar nicht mehr da wärst. Nee, der ist total komisch, mein Vater. Wenn er kifft, dann ist er, der geht ja nie raus. Der sitzt nur zu Hause rum und der tut nur schreiben. Also, der hat auch ein Buch rausgebracht. Also, es wurde nicht öffentlich und so. Nur, wenn er nicht so kiffen hat, dann greift er zu Alkohol. Und Selene, zu Alkohol wird er super aggressiv. Selene, ich schlage Folgendes vor. Ich finde, dass du doch mal zum Jugendamt gehen solltest. Denen aber auch deine Sorgen und Ängste gleich mitteilen müsstest. Das habe ich ja schon alles. Die sagen mir, wir müssen trotzdem mit deinen Eltern reden, auch wenn du erwachsen bist, auch wenn du 18 bist. Ich will nicht, dass sie mit meiner Mutter darüber reden. Weil meine Mutter, die hat sowieso schon, wahrscheinlich muss sie nochmal operiert werden. Muss man nicht durch die Nase und durch den Kopf jetzt. Und das kann super krass entstehen. Die Ärzte meinten irgendwie, dass meine Mutter entweder querschnittsgelähmt sein oder querschnittsgelähmt blind werden kann. Das Problem ist nur, dass es muss ja irgendwas passieren. Es muss ja irgendwas unternommen werden. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Und keiner versteht mich irgendwie, außer meine Freundin halt. Die ist jetzt auch hier. Also, die ist draußen. Was meinst du, wie viele Leute dich jetzt schon verstehen? Aber wir sind natürlich alle ratlos, wenn du sagst, ich möchte dieses nicht machen, jedes nicht machen. Irgendwas muss irgendwie bewegt werden jetzt, sonst besteht wirklich die Gefahr, dass du weiter unter der Situation leidest oder der kleine Bruder noch mehr leiden wird demnächst. Ja. Vor allem meine kleine Schwester, die ist 3 Jahre alt, ja? Oder die, ja. Und dann kommt die schon mit ihren 3 Jahren alten, also die ist jetzt gerade 3 Jahre alt, und dann kommt die an von wegen, ich mag Papa nicht, der ist voll böse und so. Also ich meine, in dem Alter passt das schon. Das ist schon ein bisschen komisch halt. Also Helene, ich denke trotzdem, dass nochmal ein Gespräch mit dem Jugendamt gut wäre. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich dir gerne anbieten möchte, jetzt mit meiner Psychologin nochmal zu reden. Die Elke wird sich gleich mit dir dann nochmal in Verbindung setzen. Vielleicht, es gibt ja in verschiedenen großen Städten auch so binationale Beratungsstellen. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du zu der einen oder anderen Stelle da mal Kontakt aufnehmen würdest oder zu einem Frauentelefon oder so etwas. Vielleicht kann die Elke dir da auch ein paar Telefonnummern geben. Ja. Ich finde, dass man das nicht so belassen, dass das nicht weiter so laufen darf, auf keinen Fall. Ja. Die Elke wird sich gleich mit dir in Verbindung setzen. Ich wünsche dir alles Gute und auch viel Power, Dankeschön. Viel Power, weil du die wirst du jetzt brauchen, wenn du da was in die Wege leitest. Ja, danke schön. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, das war die Selene aus den Rhein-Rockhallen in Köln-Godorf. Jetzt kommt die Susanne. Nicht Susanna, sondern Susanne, ja, 29 Jahre. Hallo. Hallo, Domian. Also mein Thema ist die Sterbehilfe. Ja. Ich selber leide an Krebs und im Endstadium. Und ich denke einfach, dass die Sterbehilfe, ich bin also zwiespältig der aktiven Sterbehilfe. Mhm. Ich bin mir also selber nicht sicher. Susanne, erste Bitte, gehst du noch näher an das Telefon? Ja. Damit ich besser verstehen kann. Hört man mich jetzt besser? Ja, viel besser. Okay. Du hast gerade gesagt, dass du schwer krebskrank bist. Ja. Was für eine Krebserkrankung hast du? Ich habe Brustkrebs. Brustkrebs. Du hast gesagt, so schwer, dass man dir nicht mehr helfen kann? Nein, also ich habe Metastasen, Leber, Lunge, Gehirn. Mhm. Und es ist also kaum Hoffnung. Also es ist eigentlich keine Hoffnung. Also Chemotherapie, alles hast du schon gemacht? Alles hinter mir. Mhm. Was sagen die Ärzte zu dir? Welche Prognose geben sie ab? Ja, die Prognose ist noch ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Mhm. Du bist erst 29 Jahre alt. Ja. Mhm. Aber ich gebe da, also ich muss sagen, Prognosen, ich gebe da drauf nichts. Mhm. Es ist dein Thema aktuell, dein Thema ist jetzt aktive Sterbehilfe. Ja. Würdest du sie denn für dich in Anspruch nehmen wollen? Du hast gerade gesagt, nein, oder? Ich bin zwiespältig. Also ich sage, in der Zeit, wie es hier in Deutschland ist oder wie die Ärzte mit einem umgehen teilweise, bin ich fast geneigt dazu, Ja zu sagen, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Was meinst du denn, wie die Ärzte mit einem umgehen? Also ich habe ein Patiententestament verfasst, in dem geregelt ist, in dem ich das so regeln wollte, dass ich keine lebensverlängernden Maßnahmen haben möchte. Ja. Und da wurde mir also gesagt, ob ich das schon wüsste, dass dieses nicht bindend wäre und dass sie sich daran nicht halten bräuchten. Mhm. Weil wenn ich in der Situation bin, wo das dann in Kraft treten würde, ich eventuell eine ganz andere Meinung habe. Ich meine, ich finde das ein kleiner Witz, weil ich denke mir, dass keiner daran interessiert ist, das Sterben länger hinauszuzögern. Aber leider, sage auch ich, ist die rechtliche Situation im Moment noch so oder so. Richtig, ich bin ja selber im medizinischen Beruf tätig. Und das ist eben das, was mir so wahnsinnige Angst macht, weil ich da also war tätig, sagen wir so. Was warst du? Im TA. Und für mich war das, also was ich da schon erlebt habe, also auch beruflich und auch privat, das macht mir einfach Angst. Ich muss sagen, eine wahnsinnige Angst. Und ich habe auch zu diesem Arzt gesagt, also ich finde es irgendwo schon eine Frechheit, mir dann im Endeffekt jetzt, der hat mir ja jetzt schon unterstellt, ob das wirklich meine Meinung wäre, vielleicht wäre ich ja nur depressiv, mir das zu unterstellen und dass meine Wünsche eigentlich nicht ernst genommen werden. Ich denke, das liegt sicherlich einmal an der Ausbildung, dass die Ärzte mehr über Apparate wissen, wie den Umgang mit Patienten. Aber ich denke... Dieses muss dich doch jetzt in eine richtige große Angst versetzen. Ja, das versetzt mich auch. Dass du in eine Situation vielleicht in absehbarer Zeit gerätst, wo all das passiert, was du nicht erleben möchtest. Richtig, davor habe ich Angst. Und man nimmt dich nicht ernst und du musst es aushalten. Ja, und dann kriege ich diesen tollen Spruch, wir sind ja nicht mehr wie im Dritten Reich, so nach dem Motto. Und wir sind ja keine Götter, die über Leben und Tod entscheiden können. Also wenn ich den heutigen Stand der Medizin ansehe, wenn ich Arzt werde, spiele ich jeden Tag irgendwo Gott. Ja. Wenn ich reanimiere, dann spiele ich auch Gott. Also ich finde, das ist für mich keine, in keinster Weise eine Berechtigung, einen Willen von einem Patienten, also einfach zu missbilligen. Ich bin vollkommen deiner Meinung und kritisiere das auch auf Schärfste, dass das leider nicht in Deutschland möglich ist. Und ich habe so das Gefühl, ich werde dann missbraucht als Versuchskaninchen. Wie lange macht sie es denn noch? Hast du für dich denn eine Entscheidung getroffen? Nun ist es ja mal so im Moment. Ja. Und das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht verändern. Ja. Hast du für dich eine Entscheidung getroffen, dass du selbst Schluss machst, solange du die Kraft dazu noch hast? Also ich habe, wenn ich alleine wäre, wenn ich keine Kinder hätte. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die? 2 und 3. Würde ich das sicher tun. Bin ich ganz ehrlich, würde ich das tun. Dann, weil... Ich sage mir zwar auch, ich habe eigentlich kein Recht für einen Selbstmord, aber irgendwo in der Situation, denke ich, ist das schon berechtigt. Also so allgemein bin ich eigentlich schon gegen Selbstmord, aber hier, denke ich, ist es dann doch was anderes. Aber ich habe 2 Kinder und ich denke... das heißt, du bist jetzt wirklich in... Ich habe eine Verantwortung auch gegenüber meinen Kindern. Du bist jetzt in der Zwangslage oder in der Sackgasse quasi, dass du alles jetzt auf dich zukommen lassen wirst. Ja, ich meine, ich habe alles geregelt. Ich weiß, wo meine Kinder hinkommen. Ich weiß, meine Kinder gut versorgt. Ich bin alleinerziehende Mutter. Du bist alleinerziehend. Meine beste Freundin ist auch die Patentante von meiner Bruderin. Die wird sie aufnehmen mit ihrem Mann. Das ist alles geregelt. Ist auch schon mit dem Jugendamt abgesprochen, dass da keine Probleme gibt. Ich habe in der Hinsicht Gott sei Dank alles schon so geregelt. Die sind auch, wenn ich ins Krankenhaus muss, immer bei ihr. Sie mögen sie sehr. Deine Kinder sind noch so klein. Hast du ihnen trotzdem schon erklärt, was mit ihrer Mama los ist, wie krank die Mama ist? Ich habe ihnen erklärt, dass ich krank bin, so gut wie es ging. Und einerseits sage ich, wenn ich schon diese Krankheit haben muss, bin ich froh, dass es dann passiert, dass meine Kinder so klein sind. Denn ich denke einfach, dass sie da besser damit drüber hinwegkommen werden, dass sie, wenn sie 6, 7 Jahre alt sind. Wann hast du denn erfahren, dass dieser Krebs eigentlich nicht mehr heilbar ist? Wann hast du es richtig kapiert? Auch eigentlich schon bei der Erstdiagnose. Also es war da schon zu spät. Wie lange? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Ist da nicht eine alles in dir zusammengebrochen? Ja. Ja. Sicherlich. Und vor allem diese Horrorszenarien. Ich war selber in der Krebsforschung tätig. Ich habe also das... Also du weißt, um was es geht, ja, und du kannst es einschätzen. Ich kann es einschätzen. Also ich weiß, was los ist. Ich meine, mein einziges Glück ist, dass ich in meinem Bekanntenkreis also einen Arzt habe, der mich sehr gut versteht. Also mit dem ich also auch zusammengearbeitet hatte damals. Und der mich unterstützt. Und der also sagt, er wird alles dafür tun, dass ich doch an meine Willenserklärung sich gehalten wird. Aber er kann natürlich das nicht versprechen, dass es immer die Entscheidung des behandelnden Arztes ist. Ich habe mir schon überlegt, mir jetzt einfach einen anderen Arzt zu finden. Ja. Eine andere Klinik. Ja. Aber es ist halt immer so eine Sache, die ist dann weiter weg. Das ist alles nicht so einfach. Hast du dir jetzt für die nächsten Zeiten noch besondere Dinge vorgenommen, die du mit deinen Kindern machen möchtest? Ich denke einfach, ich möchte mit meinen Kindern so viel wie möglich zusammen sein. Was Besonderes ist es für mich einfach wichtig, mit ihnen zusammen zu sein. Dass ich von ihnen auch bewusst Abschied nehmen kann. Hast du schon Abschied genommen? Ich nehme jeden Tag ein bisschen Abschied, sage ich. Und ich denke, das ist das Einzige, in Anführungsstrichen, Positive an einer Sache, dass man sich auf den Tod vorbereiten kann. Ja, dass ja. man sich verabschieden kann. Dass ich meine, vom Tod selber habe ich keine Angst. Und ich bin auch nicht verbittert, dass ich jetzt sterben muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt mal so. Liebe Susanne, jetzt geht unsere Sendung leider zu Ende. Ja. Ich glaube, es war für dich aber auch ein Anliegen, dieses Thema nochmal in eine kleinere, breite Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Ich denke einfach, dass man da was tun muss. Ja. Dass die Öffentlichkeit auch was tun muss. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Ich wünsche dir für die Zeit, die dir bleibt, von Herzen alles Gute. Ja, danke, Daniel. Tschüss, Susanne. Mach weiter so. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, es hat unsere Sendung leider sehr traurig geendet. Ich bedanke mich bei meinen Leuten. im Hintergrund bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Peter Donalski, Roland Lohr, Jeanette Krause, Tom Bildhauer, Henning Kaiser, Tom Andreas, Elke Donalski und Elke Büchter. Wir sind Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Alles Gute.